Komm, ich nehm euch mit, wenn ich geh hindurch Fälle der Qual. Nichts ist real und nichts, wo man rumlungen wird. Fälle der Qual für immer. Leben ist einfach mit Augen zu. Verstehe nur das, was du siehst, nicht. Schwer wird es, jemand zu sein, doch klappt's auch immer zu. Nur etwas ausmachen wird's mir nicht. Komm, ich nehm euch mit, wenn ich geh hindurch Felder der Qual. Nichts ist real. Rumlungen wird Felder der Qual für immer. Niemand, glaub ich, ist in meinem Baum. Ich mein, muss sein hoch oder tief. Das heißt, kann's nicht, glaub ich, stimm es, doch es ist gut. Das heißt, ich glaub, schlecht wär es kaum. Komm, ich nehm euch mit, wenn ich geh hindurch Felder der Qual. Nichts ist real und nichts, wo man rumlungen wird. Felder der Qual für immer. Immer, nein, manchmal denk ich bin's. Aber du weißt, ich weiß, wenn es ein Traum. Ich glaub, ich weiß, ich mein ein ja, doch alles falsch. Das heißt, ich glaub, stimm mich zu kaum. Komm, ich nehm euch mit, wenn ich gegen durch Felder der Qual. Nichts ist real. Nichts, wo man rumlungen wird, Felder der Qual für immer, Felder der Qual für immer, Felder.